kleiner Schmerz, ein kurzer Stich, ein feiner Klang im Angesicht der Äonen, die wir auf Erden wohnen, ein Hauch unser Leben. Und wir alle schweben. Die Erde ist nur ein Komet, der schnell vergisst, wer auf ihm geht. Wie Staub sind wir verflogen, die einst auf ihm zogen, nach bangem Beben. So ist es eben, so ist es eben. Doch du hast mich tanzen gesehen, durch dich ist ein Wunder geschehen, löscht Zeit, auch Meere und Land, hast du doch mich beim Namen genannt, wir tanzen, drehen, wirbeln, schweben. Augenblick, der niemals war, ein Wimpernschlag in vielen Jahrmillionen, die wir auf Erden wohnen, wir kommen und wir gehen. Und wir alle schweben. Ein eitler Tanz, ein rascher Sprung, schon ist es ganz Erinnerung und gar wie nie geschehen. Nur du hast es gesehen, dein Körnchen lebt.